Erster Jahwe zeigte mir zwei Körbe mit Feigen. Sie standen vor dem Tempel Jahwes. König Nebukadrezar hatte König Jechonja und wichtige Männer aus Juda nach Babel gebracht. Auch Handwerker aus Jerusalem waren dabei. Zweiter, ein Korb hatte sehr gute Feigen. Sie waren wie die ersten Feigen. Der andere Korb hatte sehr schlechte Feigen. Man konnte sie nicht essen. Dritter Jahwe fragte mich, was siehst du, Jeremia? Ich antwortete, Feigen. Die guten Feigen sind sehr gut. Die schlechten Feigen sind sehr schlecht. Man kann sie nicht essen. Vierter, dann sprach Jahwe wieder zu mir. Fünfter, Jahwe, der Gott Israels, sagt, die guten Feigen sind ein Zeichen. Ich werde die Gefangenen aus Juda freundlich ansehen. Ich habe sie in das Land der Chaldäer geschickt. Sechster, ich werde sie gut behandeln. Ich werde sie in dieses Land zurückbringen. Ich werde sie aufbauen und nicht zerstören. Ich werde sie einpflanzen und nicht ausreißen. Siebter, ich werde ihnen helfen, mich zu verstehen. Sie sollen wissen, dass ich Jahwe bin. Dann werden sie mein Volk sein. Und ich werde ihr Gott sein. Das passiert, wenn sie sich ganz zu mir wenden. Achter, aber die schlechten Feigen sind auch ein Zeichen. Man kann sie nicht essen. Jahwe sagt, so werde ich König Zedekia behandeln. Auch seine wichtigen Männer und die Leute aus Jerusalem. Das gilt für die, die hier geblieben sind. Und für die, die nach Ägypten gegangen sind. Neunter, ich werde sie zu einem Schrecken machen. Sie werden ein Unglück für alle Länder der Erde sein. Man wird sie beschimpfen und verspotten. Man wird sie verfluchen, wohin ich sie schicke. Zehnter, ich werde Schwert, Hunger und Krankheit über sie bringen. Sie werden sterben. Sie werden nicht mehr in dem Land leben, das ich ihnen gab.